Ja, ihr Lieben, ich find's gut, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Wir starten in eine neue Talkradio-Woche heute Nacht mit einer offenen Show, mit einem offenen Talkradio für alle eure Themen. 0130 29 11, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Erste Anruferin heute Nacht und in dieser Woche, das ist die Sarah und die ist 20 Jahre alt. Hallo? Hallo Sarah. Hallo. Sarah. Mein Thema ist heute Abend mein Freund. Mhm. Mit dem habe ich nämlich so ein bisschen Probleme, was so unsere Bettgeschichten angehen. Mhm. Also sind wir schon seit 3,5 Jahren ungefähr zusammen. Und das ist ein Problem, das wir haben. Also er ist lieb und zärtlich und wie man sich das alles so wünscht. Aber langweilig. Aber langweilig. Nein, langweilig nicht. Aber er ist eine wilde Natur. Er kann sich überhaupt nicht beherrschen. Aha. Also lieb und zärtlich und er kann sich nicht beherrschen. Lieb und zärtlich und es ist aber auch oft so, dass wir wirklich gerade angefangen haben, so wenn das halt alles anfängt, das Vorspiel und so, und dann plötzlich sagt er so, Schatz, ich kann mich fast gar nicht mehr beherrschen und zack. Ist es passiert. Und du stehst da und hast nichts gehabt davon. Naja, also ich habe da schon ein bisschen was von gehabt, weil es entwickelt sich ja auch ein bisschen und aber es ist halt oft so, dass ich dann sage, ja, toll. Toll. Und wie geht's dann weiter, wenn er sich nicht mehr hat beherrschen können? Ja, dann... legt er sich doch hoffentlich nicht auf die Seite und schläft. Nein, es tut ihm dann fürchterlich leid. Und er tut mir dann ja auch immer leid, weil ich weiß, er macht es nicht mit Absicht. Mhm. Und entschuldigt sich dann, aber also ich tröste ihn dann natürlich. Und ich weiß ja, es tut ihm wirklich leid. Kommt das denn oft vor, Sarah? Also ich würde sagen, 8 von 10 Malen fast, also oder 7 von 10 Malen bestimmt. Und dir ist es noch nicht gelungen, in diesen 3,5 Jahren ihn so ein bisschen zu trainieren? Man sollte meinen, aber es hat wirklich alles fehlgeschlagen. Also wir haben schon alles Mögliche probiert mit an die Mutter denken oder an egal was oder aufhören und gar nicht mehr. Die Mutter denken finde ich gut. Ja, sollte man meinen, dass es klappt, aber... oder aufhören und jetzt sagen, okay, jetzt ist 5 Minuten hier Sendepause, aber es ist sogar auch schon vorgekommen, als wir uns halt nur geküsst haben. Hey, das ist so ein sehr leicht erregbarer junger Mann. Ja, ich sag auch immer, im Grunde genommen ist es ein Kompliment. Ist es denn dann so, wenn er dann einmal, also im Klartext, wir reden darüber, dass er zu früh kommt, ne? Das ist es. Gelingt es dir denn, ihn vielleicht nach einer kleinen Verschnaufpause dann nochmal so ein bisschen auf Touren zu bringen? Ja. Er ist auch immer der allererste, der das nochmal vorschlägt. Ja, das ist doch dann gut, oder nicht? Ja, es ist schon gut, aber es ist halt auch manchmal so, wenn halt beide Lust haben, dann ist es gleich so, naja gut, dann warten wir jetzt eben noch eine halbe Stunde. Mhm. Das ist dann halt so ein kleiner Dämpfer oder halt so ein blödes Aufschieben. Mhm. Wobei ich schon finde, wenn es dann passiert ist, kann man sich diese Zwischenzeit ja auch noch schön und nett gestalten. Ne? Ja, klar, aber es ist halt, es geht einem irgendwann so ein bisschen auf den Keks, wenn es fast immer so ist. Wie lange brauchst du denn? Och. Wie viel Zeit würdest du beanspruchen? Na, es kommt immer so drauf an, ob das jetzt alles von mir ausgegangen ist oder ob... Sagen wir mal so unter optimalen Bedingungen. Und auch... Ja, es ist Minuten schlecht zu fassen, aber... Also ungefähr eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, 10 Minuten? Nee, also eine Viertelstunde, 20 Minuten Also es gibt ja wirklich Männer oder auch Jungs, die haben definitiv dieses Problem und dem ist auch ausgesprochen schwer beizukommen. Mhm. Ich glaube, dass man das nur dann durch gewisse Techniken vielleicht schafft, in den Griff zu kriegen. Ja, wir haben ja auch schon mal ja auch angeblich diesen Punkt, den man quetschen soll. Mhm. Wir haben gequetscht. Das hat nichts genutzt. Wobei ich dann wirklich diese simple Methode noch am besten finde, lass ihn schnell kommen. Und habt zwischendurch ein bisschen Spaß und bring du ihn wieder richtig in die Erregung, die du haben möchtest. Mhm. Und dann dauert es ja bei ihm dann hoffentlich auch länger beim zweiten Mal. Ja, es ist teilweise auch schon so, dass ich jetzt wirklich sage, so bevor du zu mir kommst, vergnüg dich mal in der Dusche oder sonst irgendwo zu Hause oder so. Ja. Aber das ist ja auch immer doof für ihn. Und er fühlt sich dabei natürlich auch nicht gut. Ja. Ihm tut das ja auch furchtbar leid und mir ja auch. Ja, aber das ist zum Beispiel auch ein sehr schlauer Einfall von dir, dass er sich dann zu Hause erstmal ein bisschen vielleicht in Fahrt bringt. Ne? Kann man ja auch so sehen. Naja, in Fahrt bringen ja bloß nicht. Ein bisschen abreagiert und sich somit auf dich besonders freut. Mhm. Aber ich glaube, ich habe den Eindruck, dass ihr beides ganz gut hinkriegt. Und dass du da auch eine erfahrene junge Frau wirst oder immer mehr wirst. Ja. Und da deinen Burschen schon in die richtige Richtung entwickeln lässt. Ja, ich hoffe ja eigentlich, aber man denkt ja auch so, nach 3 oder mehr als 3 Jahren sollte man ja meinen, dass irgendwann mal, und es ist jetzt auch nicht, dass er sich über Mangel beklagen kann, ich lasse ihn jetzt nicht immer ein halbes Jahr hängen und dann darf er mal wieder. Nimm ihm das schlechte Gewissen, dass er vorher, bevor er zu dir kommt, sich alleine vergnügt. Das ist völlig in Ordnung für dich. Mhm. Finde ich gut. Ja, also haben wir auch schon ein paar Mal so abgeklappt, aber halt nicht immer. Sarah, ich bin optimistisch. Ja, das ist schön. Ja? Dann kann ich das ja auch hoffentlich sein. Und mein Gruß an ihn. Wie heißt der? Nee, das sagen wir jetzt nicht. Sagen wir jetzt nicht. Alles klar, verstehe ich auch. Sarah, alles Gute. Tschüss. Okay, ciao. Regine, 44. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Regine. Ja, ich würde gerne noch mal das Thema von vor der Woche aufgreifen, zu alt für Sex. Ja. Es geht dabei um meine Schwiegereltern. Mhm. Und die beiden sind 66 und 62 Jahre alt und haben seit 11 Jahren nicht mehr miteinander geschlafen, weil meine Schwiegermutter der Meinung ist, 30 Jahre und 4 Kinder sind genug und das muss halt nicht mehr sein. Mhm. Aber der Schwiegervater sieht es anders. Richtig, der sieht das völlig anders. Mhm. Der ist also noch voll auf Dampf. Wie geht er denn dann mit der Situation um, dass er jetzt 11 Jahre nicht mehr durfte? Ja, wie geht er damit um? Er ist also manchmal recht quengelig, will ich mal sagen, manchmal sehr unzugänglich, manchmal auch sehr böse und schlecht gelaunt. Kann man irgendwo verstehen. Er hat keine Freundin. Bitte? Er hat keine Freundin nebenher. Nein, er ist gehbehindert. Aber daran soll es halt nicht mangeln, denke ich mal. Ja. Hast du denn so offen mit deiner Schwiegermutter auch gesprochen, dass sie dir das erklären kann? Hat sie wirklich keine Bedürfnisse, keine Lust mehr? Ich habe versucht, mit ihr darüber zu sprechen, weil das irgendwann mal bei einer Feierlichkeit, nachdem mein Schwiegervater zu viel getrunken hatte, kam das irgendwann mal auf den Tisch. Und ich habe sie dann gefragt und ja, sie sagte mir, ja, nach 4 Kindern, 30 Jahren brauche ich das nicht mehr. Und das ist liegt es vielleicht, daran, dass sie einfach keine Lust mehr auf ihren Ehemann hat? Oder hat sie generell keine Lust mehr auf Sexualität? Ja, ich denke mal, sie hat generell keine Lust mehr. Das ist so weit mittlerweile. Es steigert sich von Jahr zu Jahr immer mehr. Ich weiß auch nicht, was die Frau hat. Mhm. Es ist zum Beispiel am Wochenende laufen doch diese Mickey-Maus-Filme für Erwachsene im Fernsehen. Ja. Ja. Und mein Schwiegervater ist halt froh, wenn er sowas überhaupt zu sehen bekommt. Ja. Und dann läuft sie, also ich will jetzt nicht sagen schreiend aus dem Zimmer, aber sie geht abends um 7 Uhr mit dem Hintern ins Bett, damit er ja nicht auf krumme Gedanken kommt. Und wenn sie badet, dann wird also die Badezimmertür generell verschlossen, damit er gar nicht reinkommt. Dann habe ich gefragt, ich sage, warum denn nicht? Der kennt dich doch. Ja, der kriegt immer so komische Gefühle. Schlafen die denn noch in einem Ehebett zusammen? Ja, das schlafen sie schon, aber abwechselnd. Wie abwechselnd? Ja, meine Schwiegermutter geht abends um 7 Uhr ins Bett, steht nachts um 3 Uhr auf. Und mein Schwiegervater geht nachts um 2:30 ins Bett und steht nächsten Mittag um 12 auf. Das sind schlimme und traurige Zustände, ja, es ist ehrlich gesagt zum Kotzen. Nun kann man da von außen und an deiner Stelle auch schwerlich eingreifen, ne? Ja, richtig. Und wir haben uns vorher ja mal so einen Jux gemacht, mein Mann und ich, und da hat er gesagt, weißt du was, ich schenke ihm einfach mal zum Geburtstag einen Besuch im Puff. Ja. Ja. Falscher Fehler, er hat das mit seiner Mutter besprochen und die ist dann praktisch bald an die Decke gesprungen. Und selbst das erlaubt sie ihm nicht. Na, er darf noch nicht mal in der Werbung mal im Fernsehen sagen, ach guck mal, nackter Hintern. Dann haut sie mit der Faust auf den Tisch, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Gott, der arme Mann. Geschweige denn, dass der arme Mann sich vielleicht mal einen Porno ausleiht. Ja, richtig. Was macht man mit so einer Frau? Sehr schwierig, sehr schwierig. Und wenn ich dann höre, da rufen bei dir vorige Woche Frauen an, die sind 70 und älter. Und älter, und viel und älter. Und haben Spaß am Sex. Und wie sie Spaß hat. Nicht, wie sie an die Männer rankommen sollen, so wie man das gehört hat. Ja? Das begreife ich nicht. Hast du denn einen sehr nahen und engen Draht zu der Schwiegermutter? Oder auch nicht so dolle? Doch, würde ich sagen. Also wir kennen uns jetzt gute 25 Jahre. Und ich denke doch, ich habe einen ganz guten Draht zu ihr. Meinst du denn, es hätte Sinn, nochmal ein Gespräch zu suchen und nochmal auf sie einzuwirken? Ich meine, man kann ihr die Lust nicht machen. Richtig. Aber sie sollte vielleicht dann ihrem Mann ein bisschen mehr Freiheit lassen, dass er was auch immer vielleicht ein bisschen sich vergnügen kann. Ja, aber selbst das will sie auch nicht. Und es ist jetzt im Moment ist es so, wir sind also praktisch einmal in der Woche bei denen zu Besuch, weil wir einkaufen müssen für die beiden. Und mein Schwiegervater ist dann so gebügelt, er fängt also jedes Mal wieder dieses Thema an, geht mir zwar auch schon mittlerweile auf den Senkel, aber wie gesagt, verstehen kann ich ihn. Er ist warum lässt er das denn mit sich machen? Warum haut er dann nicht auf den Tisch? Ja, was soll er auf den Tisch haben? Er ist auf die Frau angewiesen, er ist gehbehindert. Ja, stimmt. Ja, und zwar sehr stark gehbehindert, teilweise benötigt er auch einen Rollstuhl. Aber halt diese Gefühle sind noch da. Und wenn ich ihm da Glauben schenken darf, also auch das würde noch klappen, so wie er sagt. Immerhin ist ja auch erstaunlich, dass er dieses Thema immer wieder auf den Tisch bringt. Ja, ne? Richtig. Ich denke mal, er will sich abrütteln. Versucht er jedenfalls. Aber weiß ich keinen Rat, Regine. Den einzigen, den man vielleicht von außen sagen kann, ist, dass du nochmal auf die Frau einredest. Aber das hast du wahrscheinlich schon oft gemacht. Ja, ich habe oft genug schon auf sie eingedreht. Und es ist dann so. Oder bring ihn doch mal, ich will jetzt ja keine Werbung für Pornografie machen, aber in dem Fall ist es vielleicht sogar ganz, ganz menschlich, das zu tun. Bring ihm doch mal, kauf ihm doch mal ein Heftchen, steck's ihm zu, damit er ein bisschen. Hat er doch, hat von meinem Mann schon. Hat er schon. Ja, aber selbst das ist verboten, wenn meine Schwiegermutter im Raum ist. Mhm. Also da darf man nicht reingucken. Mhm. Das ist alles Schweinkram. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Frau an vier Kinder geraten ist. Ich weiß nicht, die ist irgendwie vom Heiligen Geist besegelt oder vielleicht, so. Ja, vielleicht war sie früher ganz anders und hat jetzt die absolute Kehrtwendung genommen. Ja, ich weiß nicht. Ja, weißt du, mein Problem ist ja halt, wenn wir da oben sind, mein Schwiegervater, der macht grundsätzlich zweideutige Andeutungen. Der will von mir wissen, wie, wann und wo ich mit meinem Mann Sex habe. Ob er sich jetzt aufgeilen will oder seine Frau ärgern will, das weiß ich nicht. Gut, darauf würde ich dann aber auch nicht so sehr eingehen. Weil nee, das geht ja überhaupt nicht drauf. Ich gehe einfach darüber hinweg. Darüber würde ich hinweggehen und ich würde trotzdem nochmal die Frau ein bisschen bequatschen. Ja, das ist das Einzige, was man machen kann. Ne? Sonst muss man die Leute leider in ihrem Schicksal überlassen, naja, wenn die richtig. Situation so verkorkst, auch so eingefahren vor allem. Ja, naja, aber ich kann es irgendwo nicht verstehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Lass es für dich auch eine Lehre sein, ne? Für dein eigenes Leben. Dass ja, also ich kann mich nicht beklagen. Ich bin jetzt 44 Jahre alt, meine Kinder sind aus dem Haus und jetzt fange ich an zu leben, auch in dieser Hinsicht. Ich hoffe, dass das 30 Jahre noch anhält. Ja, hoffentlich. Alles Gute, viel Glück. Okay, tschüss. Eine Frage habe ich noch. Sag mal, wo ist denn dieser Pudel mit dem Mausgesicht geblieben? Den haben wir hier irgendwo in der Redaktion. Den wollten wir nicht jeden Tag hier hinstellen. Ja, der sollte doch neben dem Hirsch hinter dir stehen. Ja, das sieht man so schlecht hier auf diesem Fernsehbild. Und wir wollen uns auch nicht zu sehr zustellen. Aber der sah reichlich niedlich aus mit seinem Mäusegesichtchen. Das war ja gar kein richtiger Pudel, hat man mich aufgeklärt. Das war irgendein ein Terrier, ein schwarzer Terrier. Man soll auch nicht so einen Fehler machen und die Pudelbesitzer so runter. Sag ich dir. Ist mir aber auch eine Lehre gewesen. Ja, siehst du, die beschweren sich jetzt schon mal. Sofort. Okay, Jürgen, Regine, alles Gute. Ciao. Schöne Nacht. Ciao. Sibylle, 26. Ja, hallo. Sibylle, dein Thema. Ja, ich hatte ja schon mal am Freitag angerufen, wegen meinem Freund, der wegen Totschlag, wo ich rausgefunden habe, dass er wegen Totschlag mit seiner Freundin, und dann, er hat die Sendung gesehen, hat mich danach angerufen. Sibylle, wir weihen mal eben die Leute ein, die am Freitag nicht dabei waren. Du hast einen Freund, mit dem du eine Weile schon zusammen bist. Ja, und zwei Jahre. Und du hast auf seinem Dachboden alte Zeitungen gefunden und aus diesen Zeitungen entnommen, dass er wegen Totschlags im Knast saß. Er hat eine junge Frau umgebracht. Genau, seine Ex-Freundin. Seine Ex-Freundin, die Petra hieß, ne, glaube ich. Oder, weiß Petra, ich nicht. Ja. Und wir haben lange darüber gerätselt, darüber beraten, was du jetzt machen sollst. Und ich hätte zu dir gesagt, sprich ihn unbedingt an, denn sowas kann ja nicht zwischen euch hängen bleiben. Was ist jetzt passiert? Ja, er hat die Sendung gesehen, rief mich danach an. Wollte unbedingt mit mir noch darüber reden. In der Nacht noch, von Freitag auf Samstag? Ja, er wollte das wohl so ein bisschen klären, also schnell wie möglich. Auf jeden Fall bin ich dann zu ihm hingefahren, er hat mich dann abgeholt von unten her, sind wir oben in seine Wohnung gegangen. In der Nacht noch? In der Nacht noch, genau. Und komischerweise sprach er mich dann immer mit seiner Ex-Freundin mit dem Namen an, sagte, Petra, wie konntest du mir das antun? Habe ich gesagt, was denn, ich bin doch Sibylle. Ich bin nicht Petra, ich bin noch Sibylle. Ja, wie konntest du mir das antun? Warum hast du mich so verletzt? Und ich gesagt, was habe ich denn gemacht? Ich bin noch Sibylle. Und da ist er wie wild hinter mir hergelaufen. Da habe ich auch die Polizei angerufen. Und ja, ich habe aber jetzt keine Anzeige oder so erstattet, weil ich versuche, mit ihm das zu klären. Ich möchte mit ihm zum Psychiater gehen, dass wir die Sache dann aus der Welt schaffen. Hattest du in der Nacht richtig Angst vor ihm? Ich hatte Angst. Ich habe doch auch die Polizei angerufen. Ich hatte Angst. Und ist die Polizei, wo ist die denn hingekommen? Zu ihm in die Wohnung? Ja, zu ihm. Und du warst dann auch noch da? Ja. Und er hat aber auch zugelassen, dass du die Polizei anrufst? Du hast das ja dann von seiner Wohnung ausgetan? Ja, er hat gesagt, was machst du denn jetzt? Habe ich gesagt, ich rufe die Polizei an, du machst mir Angst. Warum nennst du mich Petra? Ich bin noch Sibylle. Und wie war das dann, als dann die Polizei dann nachts, in der tiefen Nacht, in seiner Wohnung stand? Ja, er war dann wieder ganz normal. Hat sie gesagt, ja, ist alles in Ordnung, ich habe nichts gemacht. Und dann ist die Polizei auch wieder weggegangen. Und bist du dann, hast du dann auch bei ihm geschlafen? Oder bist du nein, ich bin dann wieder nach Hause gefahren. Und später habe ich dann bei ihm angerufen nächsten Morgen und habe gesagt, was dann gestern vorgefallen ist, ob er sich überhaupt daran erinnern kann. Er hat mich Petra genannt und wir sollten das klären. Da meinte er, ja, es ist schwierig und das alles auch zu verdauen, zu vergessen. Und da hatte ich gesagt, wir können ja einen Psychiater aufsuchen, um das gemeinsam zu regeln. Ich möchte mich nicht von ihr trennen, weil ich ihn sehr liebe. Wir können das gemeinsam hinkriegen. Wie hat er auf diesen Vorschlag reagiert? Er hat dazu erstmal gar nichts gesagt. Ich habe ihm auch ein bisschen Zeit gelassen, sich das zu überlegen. Hat er dir denn etwas über den Tathergang damals erzählt? Nein, gar nichts. Hast du ihn dann auch nicht nachgefragt in der Situation? Nee, also da hatte ich viel Angst. Mhm. Ja. Also war euer letzter Kontakt jetzt am Telefon, als du das vorgeschlagen hast mit dem Psychiater? Ja. Dir ist nach wie vor viel an dem Mann gelegen? Ja. Du liebst diesen Mann wirklich? Ja, tue ich. Ich finde diesen Vorschlag sehr richtig und sehr gut, den du gemacht hast, dass ihr gemeinsam, vielleicht gemeinsam oder dass er alleine, wie er das möchte, zu einem Psychiater, einem Therapeuten geht, um mit der Situation klarzukommen. Ich fände es eigentlich sehr richtig, wenn ihr das zusammen machen würdet. Ja, ich will das auf jeden Fall zusammen machen. Ja. Dass er weiß, ich bin bei ihm, dass ich zu ihm stehe, dass ich ihn weiterhin liebe. Ich glaube auch, dass das womöglich der einzige Weg ist, dass ihr diese sehr schwierige Barriere, die da zwischen euch steht, gemeinsam überwinden könnt. Wie willst du weiter vorgehen jetzt? Ja, ich werde erstmal einen Therapeuten aufsuchen. Hast du Kontakte? Du weißt, wie man das macht? Ja. Ja. Und werde ich fragen und Termine machen und mit ihm gemeinsam dahin gehen, dann kann er das vielleicht auch ein bisschen besser verdauen. Du kannst ihn natürlich nicht dazu zwingen, aber du kannst ihm das schmackhaft machen. Oder vielleicht ihm vielleicht auch so erklären, dass das unter Umständen wirklich die einzige Chance ist, die ihr beiden habt und die er auch hat und dass es wichtig ist für sein Leben auch, da irgendwie drüber hinwegzukommen. Vielleicht auch, dass vielleicht, wenn er Albträume hat, dass er die dann verarbeiten kann. Wie ist es denn so jetzt mit dem Thema Angst? Der ist mulmig, ne? Ja. Also ich werde auch nicht mehr alleine zu ihm hinfahren, wenn er in so einer Verfassung ist. Lässt du ihn allein in deine Wohnung? Nee, ich wohne in einer WG. Ach so, das ist ja schon mal gut. Und weiß die WG und deine beste Freundin, von der du am Freitag auch erzählt hast, wissen die Bescheid? Ja, die wissen Bescheid. Also da sind schon Leute um dich herum, die dich auch ein bisschen im Auge haben. Ganz genau. Also der nächste Kontakt wird auch wieder über Telefon stattfinden. Ja. Hältst du es für möglich, dass er heute Abend die Sendung auch verfolgt? Ja, ich nehme das mal an. Aber wenn er dann heute anruft, ich soll zu ihm kommen, dann fahre ich da nicht alleine hin. Ich würde dann diese Chance vielleicht auch nutzen, ihn auch anzusprechen und ihm auch nochmal zu sagen, dass du eine ganz tolle Frau hast, eine ganz tolle Freundin hast. Und nutze jetzt diese Chance für dein Leben auch, wenn diese Frau, deine Freundin, das schon, diese Bille das anbietet, dass sie mit dir zusammen in eine solche Therapie geht, in eine solche Beratung. Mach es. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit für euch, den richtigen Dreh in euer Leben zu bekommen. Sibylle, schön, dass du nochmal angerufen hast und auch gut, dass es jetzt so eine Entwicklung nimmt, ne? Glaube ich. Dankeschön. Alles Gute. Ja. Tschüss, Sibylle. Tschüss. Sabrina ist dran. Ja, hallo. Und Sabrina ist fast 18 Jahre. Nee, ich bin schon 18. Du bist 18 Jahre. Sabrina, dein Thema. Ich bin verliebt in jemanden, aber ich weiß halt nicht, wie ich an ihn rankommen soll. Und sag bitte nicht in irgendeinen Star. Nee, auf keinen Fall. In den Taxifahrer. In einen Taxifahrer? Ja. Wie kam es dazu? Womöglich beim Taxifahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Erzähl mir alles von ihm. Also, der fährt mich immer von zu Hause zu meiner Freundin oder von meiner Freundin nach Hause. Wie, was heißt immer? Bist du so reich und lässt dich immer im Taxi chauffieren? Das kommt halt nur durch ihn. Aha. Und wie kommt es, dass immer derselbe kommt? Also ich fahre auch ein Taxi, aber das sind immer unterschiedliche Leute. Nein, weil ich ihn halt immer bestelle. Ach, man kann bei euch immer den Taxifahrer gleich mitbestellen? Ja, so in der Art. Geht das? Ja. Ja, und wie alt ist er? Ich schätze 24, 25, ich weiß es nicht. Wie sieht er aus? Also, super wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, beschreib mal. Er hat also dunkle Haare. Lange oder kurze Haare? Eigentlich ziemlich cool. Ja. Er trägt eine Brille, genauso wie ich. Aha. Und eigentlich stehe ich auf Brillenträger. Ja, die sollen sehr gut im Bett sein, ne? Die Brillen. Weiß ich nicht, ich habe nur keinen gehabt. Sagt man so, ich weiß es auch nicht. Augenfarbe? Stahlblau wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, und habt ihr denn geflochtet schon im Taxi? Ja, mehr oder weniger. Wie oft hast du ihn denn jetzt schon gesehen oder wie oft hat er dich gefahren? Ah, 20 Mal bestimmt. 20 Mal, aber es ist so in dem Sinne noch nichts abgegangen zwischen euch beiden. Nee, wir unterhalten uns immer nur. Sehr freundlich miteinander. Auf jeden Fall. Aber man merkt doch auch, ob die andere Seite auch so ein bisschen mehr als nur nett ist. Eine Frau merkt das doch sofort. Ja, ich weiß nicht. Du bist ja unsicher. Also, ja, ich auf jeden Fall, mir rast schon das Herz, wenn ich nur anrufe, sage, dass er kommen soll. Man ist ja auch besonders unsicher, wenn man selbst verliebt ist, ne? Ja, sonst, auf jeden Fall. Sonst merkt man das vielleicht alles viel eher. Ja. Sabrina, jetzt gibst du dein ganzes Geld aus, um immer zu Taxi zu fahren mit ihm. Nein, nein, das kann man so nicht sehen. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Heute Abend. Heute Abend. Er hört wahrscheinlich auch zu. Meinst du? Ja, weil er wahrscheinlich nur Taxi fährt. Ja, weil ganz viele Taxifahrer hören diese Sendung immer. Ja, das ist egal. Wohnst du denn in Nordrhein-Westfalen? Ja, in Aalen. Ja, da kann man... In Aalen sogar. Ja. Das ist jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl. Du netter Taxifahrer in Aalen mit der Hornbrille, der du immer Sabrina fährst, zu ihrer Freundin hin und her. Sabrina findet dich super gut. Meinst du denn, wäre es dir denn hilfreich, wenn er dich ansprechen würde? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ist ja, auf jeden Fall. Ich meine, schüchtern bin ich zwar nicht, aber ich weiß einfach nicht, was anstellen soll. Sabrina, wir hoffen mal, dass er heute Abend zugehört hat. Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn ja vorhin gefragt. Ah ja. Also er hat das jetzt, glaube ich, schon kapiert, ne? Stichwort Aalen und dass er da immer zu hin herfährt. Du trägst eine Brille. Welche Haarfarbe hast du? Ich habe dunkelblond. Dunkelblond. Und über was habt ihr heute Abend geredet, ihr beiden? Worüber haben wir geredet? Erstmal über Polizei, weil sonst in Aalen für die Polizei so viel. Aha. Oh, auf dem Hause nicht. Ja, über Polizei, das wird er dann schon wissen. Also, Sabrina, ich empfehle dir, morgen diesen Taxifahrer wieder zu bestellen. Nee, morgen fährt er nicht, erst Donnerstag. Donnerstag, na gut, dann musst du noch ein paar Tage warten. Donnerstag bestellst du ihn wieder und fährst egal wohin. Egal. Wir sehen, was er dann sagt. Wenn er nichts sagt, dann musst du sagen, hast du nicht zufälligerweise am Montag Domian gehört? Dann wird er fragen, warum? Nein, ich habe nichts gehört. Und dann erzählst du ihm einfach alles. Ja, okay. Okay? Alles ich ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Taxifahrer. Ja, danke. Taxifahrer sind tolle Männer. Ich weiß. Tschüss. Ciao. Andreas, 16 Jahre. Ja, hallo. Andreas. Ja, hallo, also ich habe... Was steht an? Also ich habe da ein Problem, ja. Halt mal den Telefonhörer still, das knackt und knapp hat. Jo, das so. Knackt so, ja. Also ich tue seit ungefähr ein Dreivierteljahr mit 8 Personen, mit 8 anderen Personen, ja, mit Schütter treffen. Ich habe jetzt... Was tust du? Ich habe nicht verstanden, akustisch. Ja, ich tue da Mitschüler direkt erpressen wegen Geld und anderen Sachen. Du erpresst Schüler? Ja, genau. Wie? Ja, wie? Ich sage zu ihnen, gib mir Geld und sonst kriegt er Prügel, also nicht nur ich und sieben andere Leute noch. Mhm. Halt doch mal den Hörer still, das klackert immer zu. Ja, ist die Schnur. Mhm. Hast du schon mal jemanden zusammengeschlagen? Nee, also wir waren kurz davor gewesen. Mhm. Wie viele Leute seid ihr? Ich bin insgesamt 8 Mann. 8 Mann. Und was sind das wiederum für Leute, die ihr dann ins Visier nehmt? Naja, also 15-Jährige, 14-Jährige. Mädels, Jungs, egal. Ja, Mädels, Jungs, egal, ja. Und wie sagt ihr denen das dann? Naja, also wir gehen da hin, ja, und erst fragen wir den ganz normalen Geld und so und sagen wir, ja, wir wollen bis dahin Geld so viel Geld haben, ansonsten gibt's halt was aufs Maul, besser gesagt, so quatschen wir dann mit denen noch viel schlimmer. Ja, und die Leute haben dann meistens halt Respekt und ja, geben uns das Geld. Und ich habe jetzt einfach mal ein schlechtes Gewissen deshalb, weil... Hast du ganz einfach mal. Ja, mir gefällt es auch nicht, aber ich traue mir da halt nicht über den anderen Personen zu sagen. Wie viel Geld geht es denn da immer? Ja, also wir nehmen am Tag so rund 150 Mark ein. Und wie viel erpresst ihr dann so von den einzelnen Personen? So mal 10 Mark, 10 Mark, 15 Mark. Mhm. Da seid ihr doch wahrscheinlich schon sehr verschrien da in eurer Umgebung. Ja, genau. Mhm. Und du hast jetzt mal ein schlechtes Gewissen. Ja, genau. Ja, das ist wahrscheinlich auch ziemlich angebracht, ne? Ja, das ist mir klar, weil... Das ist eine super miese Tour, was du da abfährst. Wie lange machst du denn da mit schon? Ja, ich bin ja schon seit einem Dreivierteljahr ungefähr. Mhm. Und ich traue mir halt ohne gegen den anderen über zu sagen. Ja, du kannst doch aussteigen. Ja, ich kann aussteigen, ja. Naja, stehe ich denn auch so da, ja, weil ich muss jetzt noch ein halbes Jahr auf der Schule gehen. Mhm. Schulwechsel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr schwierig ist, die anderen nun davon zu überzeugen, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist, was ihr da macht. Aber ich kann nicht richtig verstehen, dass du sagst, ich kann da nicht aussteigen, weil ich dann da so stehe. Was heißt denn das? Ja, nicht, dass man mich dann genauso behandelt und so. Ich habe einfach Angst, ja, zu denen zu sagen. Die werden mir dann sicherlich auch fragen, weshalb und warum. Mhm. Aber ja, müsste ich dann halt sagen, das jetzt, dass ich dann schlechtes Gewissen von habe. Und bist du ein mutiger Kerl? Naja, kommt drauf an, in einigen Sachen schon. Also in dem, was du da im Moment machst, das finde ich nicht besonders mutig. besonders mutig, fände ich, wenn du, trotz der Risiken, die damit verbunden sind, aus der Clique aussteigen würdest. Auch wenn du sagst, ich finde es scheiße, was ihr da macht. Ja, ich habe mir das schon so überlegt, aber irgendwie, ja, geht es nicht zurecht, also ich weiß nicht. Ist natürlich, da musst du natürlich dann ein bisschen gegen, also vielleicht auch über deinen Schatten springen, ne? Was du da vorhast. Ja. Also erstmal ganz im Klartext, was ihr da macht, finde ich oberbeschissen. Oberbeschissen, super feige. 8 Leute auf eine Person und dann Geld abziehen, ist wirklich der erste Schritt wirklich zur Kriminalität. Und die nächsten Stufen kann man sich dann auch ausmalen und irgendwann sitzt du im Jugendknast. Tolle Zukunft, ne? Was hast denn du vor zu machen? Was sind denn deine Wünsche? Ja, also ich wollte einfach so sein, mal so Kaufmann im Einzelhandelsgewerbe später mal werden. Was für eine Schule gehst du im Moment? Was ist das? Ich gehe momentan auf eine Realschule. Und was hast du, ein halbes Jahr noch, oder wie? Ja, ein halbes Jahr noch. Also dann muss es möglich sein, dass du als ganzer Kerl ein halbes Jahr das händelst, dass du da irgendwie zurande kommst, wenn du aussteigst. Na gut. Ein halbes Jahr muss irgendwie drin sein, Andreas. Und jeden Tag, den du da länger mitmachst, ist für dich ein beschissener Tag. Stimmt. Wirklich, das ist auch eine Sache jetzt, dass du deine Zukunft da kaputt machst. Glaubst du mir, der nächste Schritt zu mehr Kriminalität ist ganz leicht getan. Außerdem ist es menschlich, einfach mies, einfach blöd. Einfach scheiße, man muss halt mit weniger Geld auskommen. Wie viel Geld hast du denn zur Verfügung im Monat, wenn du nicht solche Sachen machst? Ja, also da habe ich 200 Mark, also im Monat. Kann man damit auskommen? Ja, ich denke schon. Ich bin jetzt nur noch Raucher und ich gehe viel auf Diskos und so. Gut, dann geh Zeitung austragen, dann mach irgendwas. Ja, das habe ich mir schon überlegt, aber da hört man ja auch so viel, damit das da halt mit diesen ganzen Drücker, Zeug da, und da habe ich auch keinen Bock, mir irgendwie dann da in diesen Scheiß dann einzusteigen, weil... Du weißt nicht. Aber trotzdem wirst du als 16-Jähriger irgendwelche Hilfsjobs finden, wenn du ein bisschen Knete nebenher verdienen willst. Und dann hast du es ehrlich verdient und dann kannst du es auch guten Gewissens ausgeben. Das Geld, was du jetzt von den Leuten da herausgepresst hast, das kannst du nicht guten Gewissens ausgeben. Also, Bursche, ab morgen gehst du da raus. Okay, ich versuche mit denen das zu klären. Ab morgen. Ehrenwort? Ehrenwort. Ich werde mit denen sprechen. Viel Glück, Andreas. Okay, danke schön. Ich wünsche dir noch was, ne? Danke, ciao. Michelle. Hallo. 18 Jahre. Ja, hallo. Hallo. Hi. Ja, Michelle. Ja, also mein Thema ist heute Mobbing am Arbeitsplatz. Mobbing am Arbeitsplatz. Ja, genau. Also dir setzen die Kollegen zu, oder was? Haben mir zugesetzt. Was haben die gemacht mit dir? Also es war so, ich war beschäftigt im Hotel, als Hotelfachfrau, habe ich meine Lehre jetzt 2 Jahre lang gemacht. Aber das ging nicht so gut, weil nämlich ich hatte einige Kollegen, die eigentlich sehr neidisch waren, weil ich eigentlich mit meiner Ausbilderin sehr gut klarkam. Und das hat denen wohl nicht so gepasst. Ja, und dann ging das dann los, dann, wenn ich frei hatte, wurden irgendwelche Sachen geredet, die überhaupt nicht wahr waren. Und vor allen Dingen, ich wurde auch nicht drauf angesprochen am nächsten Tag, sondern es wurde dann hintenrum wirklich nur geredet. Um was ging es denn? Ging es um wirklich einfach nur irgendwie so Klatsch und Tratsch oder schon härtere Sachen, die man dir angehängt hat? Nee, auch härtere Sachen. Was denn zum Beispiel? Ja, es ging zum Beispiel, also wir haben dann halt so ein Reservierungssystem da, und wenn dann irgendwas schiefgelaufen ist, dann war ich es dann alles schuld. Es wurde wirklich alles auf mich geschoben, sodass meine Ausbilderin, ich denke mal, die haben das so gemacht, damit die irgendwie denkt, ja, okay, die kann nicht arbeiten oder irgendwas. Und das ging, klar, es ging auch um Kleinigkeiten. Also ich kam dann irgendwann zur Arbeit und dann wurde irgendwas geredet von wegen, ja, die war krankgeschrieben, aber wir haben sie trotzdem gesehen. Und also du warst ganz isoliert auch. Es gab keine Leute, die zu dir gehalten haben. Doch. Aber die sind mittlerweile auch schon weg. Also Eskalierte das Ganze irgendwie irgendwann? Ja, ich würde sagen, gut, ich habe dann auch mal auf den Tisch gehauen und habe dann gesagt, Leute, was soll das? Und überhaupt, wenn ihr ein Problem mit mir habt, dann kommt bitte zu mir und rennt nicht irgendwie durch die Gegend und redet irgendwas. Nur dann ist es wieder keiner schuld gewesen. Ach, das würden wir niemals machen und das haben wir nicht gesagt. Und das sind so Erfahrungen, die wir alle schon mal gemacht haben, ne? Mit Sicherheit. Ich denke mal mit Sicherheit. Nur ich habe halt den Fehler gemacht. Ich bin jetzt aus diesem Betrieb ausgestiegen. Hatte auch natürlich andere Gründe, aber das war das Hauptproblem. Und jetzt ärgere ich mich eigentlich darüber, weil das für die so eine Art Genugtuung jetzt ist. Also du hast den Schwanz zu früh angezogen. Ja. Du bist heute der Auffassung, du hättest kämpfen müssen. Ja, genau. Und du hättest da bleiben müssen und dich behaupten sollen. Eben, genau. Das denke ich schon. Deshalb, also ich denke mal, es gibt auch genug Leute, die jetzt auch sehr wahrscheinlich zuhören, die vielleicht auch gerade in der Ausbildung dieses Problem haben. Und denen würde ich einfach raten, Leute, echt, macht, dass ihr da durchkommt und lasst euch nicht von anderen Leuten runtermachen. Dann kann man das natürlich erstmal so allgemein sagen. Derjenige, der aber so richtig drin steckt, dem wird das vielleicht nicht weiterhelfen. Hättest du denn Ideen, so Strategieideen? Also, dass man sich Verbündete sucht. Oder dass man, was ich, zum Betriebsrat geht. Oder wenn man in einer größeren Firma ist, zur Gewerkschaft. Ich weiß, irgendwas. Das sind so ein paar konkrete Sachen, an die man sich halten kann. Nur so diese Durchhalteparole ist zwar gut, aber hilft vielleicht demjenigen, der so richtig drin hängt, nicht so weiter. Nee, das glaube ich. Also jetzt den Vorschlag zum Beispiel, irgendwie zum Chef zu gehen oder Betriebsrat, das habe ich für mich zum Beispiel nicht für richtig gehalten, weil das nämlich noch ein größeres Ding wäre, wo ich mir selber sagen würde, nee, also das hast du nicht nötig. Mhm. Obwohl, vielleicht ist es für manche Leute, scheint es eine Hilfe zu sein, nur bei uns wäre es keine Hilfe gewesen. Mhm. Das weiß ich ganz sicherlich. Aber es ist einfach so ein Ding, wo ich mir sage, das kann doch einfach nicht angehen, dass Kollegen gerade in einem Hotel oder in einem größeren Betrieb, denke ich mal, da sollte man schon zusammenhalten und irgendwo Teamarbeit leisten. Ja. Und was meinst du denn, warum die dich einfach nicht so leiden konnten? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal an, weil ich am Anfang sehr gut mit meiner Ausbilderin auch klargekommen bin. Ja. Und sie hat mich nicht irgendwie bevorzugt oder irgendwas. Aber trotzdem so ein Neidmoment dabei war bei denen. Denke ich schon, ja. Hast du denn deine Ausbildung, das habe ich gar nicht richtig kapiert, hast du die Ausbildung beendet da? Nein. Ich war jetzt 2 Jahre da, 3 Jahre wäre die Ausbildung gegangen. Hast du denn jetzt eine neue Arbeitsstelle? Und ja. Hast du die Ausbildung weiter? Nein, aber nicht mehr als Hotelfachfrau. Das hat auch andere Gründe gehabt. Also was anderes jetzt? Ja. Und da, wo du jetzt bist, fühlst du dich wohl? Ja, also ich bin noch nicht da, weil es ist noch gar nicht so lange her. Es sind 2 Wochen her. Ach so. Also du gehst auf jeden Fall jetzt in die Neustellung mit dieser Erfahrung, die du jetzt auch an andere Leute weitergeben wolltest, dass man nicht so schnell das Handtuch werfen sollte, sondern kämpfen und sein Recht pochen sollte. Würde ich auf jeden Fall sagen. Das finde ich auch. Alles Gute für die neue Arbeit. Dankeschön. Tschüss, Michelle. Ciao. 1.32 Uhr und 18 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio von 1Live und dem WDR Fernsehen aus Köln. Und heute Nacht sind wir ganz offen wieder für alle eure Themen. Und wenn ihr mich hier anrufen wollt und euch mit mir unterhalten wollt, dann solltet ihr wählen 0130 2911 per Telefon. Oder wenn ihr faxen wollt, dann auch 0130 1151 22. Orla, stimmt das? Ja, das stimmt. Und du bist 26 Jahre alt. Das ist auch richtig. Und hast jetzt hier bei mir angerufen. So ist es, ja. Warum? Ich wollte mich eigentlich auf eine Sendung beziehen von vor circa 2 Wochen. Da war dummerweise mein Telefon defekt, deshalb konnte ich mich da nicht direkt einklinken. Ja. Und es hat sich dabei gehandelt um Schönheitsoperationen. Ja, ja. Und da hat eine Frau angerufen, die sich die Brust verkleinern lassen wollte. Mhm. Und also die totale Panik hatte, wohl auch schon die Operation mehrfach verschoben hatte deswegen. Und ich rufe eigentlich an, um unter anderem dieser Frau mitzuteilen, dass das alles überhaupt kein Problem ist. Also sie hatte Panik und sie hatte auch Scham. Ja. Sie hat sich regelrecht geschämt, dann halt auch vor dem Chirurgen auszuziehen. Ja, also ich muss sagen, ich habe mir die Brust verkleinern lassen, da war ich 18. Mhm. Und erzählst du uns was über den Brustumfang, den du vorher hattest vor der Operation? Ich hatte eine Größe von ca. 80, 85 Doppel-D, also schon nicht schlecht. Wie viel Kilo hast du es gewogen? Oh Gott, die haben das damals gewogen, aber das weiß ich wirklich nicht mehr genau. Aber ich denke mal, wenn man sich so das klassische Bild Samantha Fox vorstellt, ist man schon ziemlich dicht dran. Also das zieht dann auch immer nach unten und da kann man natürlich auch eine ganze Menge... Bei mir hat es auch die Kasse bezahlt, eben weil körperliche Indikationen eben auch da waren. Rückenschmerzen, genau. also von der Wirbelsäule und vom Rücken aus, da war also die Haut wirklich so gedehnt, dass ich taube Stellen hatte am Rücken und ich bin halt der Scham wegen völlig verkrampft gelaufen und so. Wie groß ist die Brust nach der Operation oder jetzt? Jetzt habe ich ein C-Körbchen. Ja. Also. Bist du jetzt mit dieser Operation, die ja nur auch schon einige Jahre zurückliegt, zufrieden und mit dem, wie sich der Körper danach entwickelt hat? Ja, wobei ich sagen muss, also was ich festgestellt habe, ist, der Körper holt sich schon ein bisschen was von dem zurück, was man ihm da weggeschnitten hat. Also sie wächst wieder nach, die Brust? Ja, jetzt nicht so extrem, dass ich wieder auf die Größe kommen würde, aber man merkt es schon, also es ist, ja, es kommt einfach doch wieder was nach, sag ich mal. Aber nicht viel. Du wolltest ja, deswegen hast du wahrscheinlich auch angerufen, um den potenziell Betroffenen da ein bisschen Mut zu machen. Beschreib doch mal den Vorgang, wie das so geht. Man geht dann zu einem Chirurgen und der untersucht einen, beschreib das mal ein bisschen und auch wie die Operation dann abging. Also ich muss sagen, ich habe mit dem Chirurgen, der mich damals auf dem OP hatte, sehr viel Glück gehabt. Das mag damit zusammenhängen, ich sage jetzt lieber nicht, um welche Klinik das geht, nein, aber es war ein Homosexueller, der das war. Wobei heterosexuelle Ärzte auch manchmal sehr gut sind. Also. Ja gut, ja, da kann ich, habe ich durchaus auch gemacht, die Erfahrung. Ja. Aber eben auch, wo du davon geredet hast, in Bezug auf die Scham, die man da vielleicht auch den Chirurgen gegenüber hat. Ich hatte bei diesem Mann einfach das Gefühl, A, er ist kompetent, B, er hat wirklich einfach... jetzt kein Interesse insofern, dass ich da eine Scham empfinden müsste als Frau. Und zum Dritten, und ich glaube, das ist ein echter Pluspunkt, er hat da einfach ein ästhetisches Empfinden gehabt, wo ich sage... Top. Ja. Wie war es denn dann danach? Das ist ja doch schon ein schwerer Eingriff in den Körper. Wie lange hast du gebraucht, um dich zu erholen? Also ich lag 12 Tage im Krankenhaus. Ist das sehr schmerzhaft dann nach der Operation? Nicht? Nein. Kein Stück, also kann ich wirklich sagen, aber überhaupt. Es sind doch große Schnitte, die gemacht werden das müssen, sind ne? Große Schnitte, ja, unten. Wo verlaufen unter die? Unter der Brust, dann von der, unten von der Mitte aus zur Brustwarze hoch und um die Brustwarze rum. Und das ist nicht sehr schmerzhaft, wenn man dann, ist erstaunlich, ne? Also das ist wirklich überhaupt kein Problem. 12 Tage Krankenhaus? 12, Und wie lange hat es dann gedauert, bis es dann so gänzlich verheilt war? Und also mir wurde gesagt, bis der Heilungsprozess wirklich so komplett abgeschlossen ist, dass man sagen kann, so bleibt es jetzt. Das dauert durchaus mehrere Jahre. Also man sagt bis zu 3 Jahre, weil das sind ja wirklich Narben, die gehen ganz tief ins Innere. Sind diese Narben denn heute nach den Jahren fast verschwunden? Nein, man sieht es schon noch. Schämst du dich wegen dieser Narben? Überhaupt nicht. Wie ist es denn? In die Sauna und überall hin. Es ist auch gut, ich meine, man muss schon genau hingucken. Wie ist das denn eigentlich, wenn man so eine schwere Brustoperation hinter sich hat und man wird dann schwanger? Wie ist das mit dem Stillen? Geht das? Weißt du das oder hast du es selbst erlebt? Es gibt da mehrere verschiedene Verfahren, wie diese Operation vorgenommen werden kann. Ich kann jetzt natürlich nur über das sprechen, was bei mir gemacht wurde. Und da wurde mir gesagt, dass das durchaus problematisch sein kann. Also ich muss quasi davon ausgehen, dass ich nicht stillen kann. Aber das nimmt man dann natürlich auch in Kauf. Und es gibt ja heutzutage andere Methoden, halt dann auch die Säuglinge zu ändern. Also bei mir wurden ja damals auch, es hat ja die Kasse bezahlt damals und es wurden neben den körperlichen Beweggründen eben auch wurde mir eine Depression diagnostiziert. Und also du hast da auch richtig dran sehr gelitten. Wie lange hast du damals gebraucht, um dich zu entscheiden, mit 18 dann unters Messer zu gehen? Oh, das hat eigentlich schon lange in mir genagt. Und in dem Moment, als ich gehört habe, dass es das gibt, dass das geht und dass das unter bestimmten Voraussetzungen auch die Kasse zahlt, war für mich eigentlich gleich klar. Dass also auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass die Kassen das zahlen, wenn es nachweislich wirklich nicht nur eine rein kosmetische Operation ist, ne, sondern wenn da wirklich psychische und auch körperliche Krankheiten mit verbunden sind oder Beschwerden mit verbunden sind. Wie teuer ist eigentlich so eine Operation? Ich denke, das geht schon an die 10.000 Mark, vermute ich mal. Also das ist halt auch sowas gut. Ich meine, ich war damals Schülerin und ich glaube, selbst heute, ich meine, jetzt bin ich Studentin, also Geldbeutel ist nicht so, da sind nicht geschwind mal 10.000 Mark. Klar, natürlich, klar. Insofern war ich natürlich Gott froh, als es dann die Kasse gezahlt hat. Könnt ihr mir vorstellen, dass man sich danach wirklich wie ein neuer Mensch fühlt? Das ist wahr, ja. Ja. Das ist allerdings. Und bis heute nicht bereut und du würdest sagen, auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man sich einen guten Chirurgen sucht und einen Arzt dann eben seines Vertrauens auch. Ja, wobei ich da ein bisschen differenzieren muss, weil ich werde immer wieder von Leuten, weil ich halt damit ja auch nicht hinterm Berg. Ich finde das was völlig Normales und wenn das Gespräch auf so Geschichten kommt, dann erzähle ich das auch und da werde ich halt auch oft gefragt, bereust du das oder würdest du es wieder tun? Das ist eigentlich so die Frage, wo ich am ehesten ins Stocken komme, weil ich sag mal, jetzt habe ich das, also mit 26, jetzt habe ich das Selbstbewusstsein, dass ich sagen könnte, okay, wenn es jetzt noch so wäre, könnte ich damit leben. Aber damals mit 18 hatte ich das nicht. Wobei die körperlichen Beschwerden und die bleiben ja, ne? Die sind ja nach wie vor aktuell. Dann. Wobei die mir natürlich in dem Moment eigentlich, also als es auf die Operation hinging, war das für mich eher insofern aktuell als wegen dieser Kassengeschichte. Für mich war eigentlich die seelische Geschichte in dem Moment sehr viel wichtiger. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und das Feedback auf diese Sendung. Kein Problem. Alles Gute, Orla. Tschüss. Karin ist 46 Jahre und jetzt am Telefon. Hallo Karin. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich habe ein Problem und zwar, mein Mann, der ist, Moment, 48 und hat seit 3-4 Jahren Hochblutdruck und seitdem ist er impotent. Er sagt, das kommt von den Tabletten. Mhm. Und ich habe ihm nun gesagt, er soll sich näher untersuchen lassen. Und Karin, sprichst du bitte ein bisschen lauter, damit ich besser verstehe. Okay. Und er soll sich untersuchen lassen und er meint, er kriegt das so in den Griff. Mhm. Das geht aber jetzt 4 Jahre, sagtest du, ne? Ja, am Anfang war es noch nicht so schlimm und das wurde immer mehr. Und eigentlich hatten wir eigentlich so, ja, ein ganz gutes Verhältnis im Bett und allem drum und dran. Und es ist auch noch so, dass wir heute auch noch schmusen und so. Aber sonst ist er völlig impotent. Es läuft gar nichts. Also es ist noch so, dass er eben sein Penis steif wird. Mhm. Und aber wenn er einführen will oder so, dann ist er sofort wieder schlapp. Mhm. Aber der Penis wird schon noch steif. Ja, aber es ist eben so, dass es eben nicht mehr klappt. Und er sagt zu dir, dass er das alleine in den Griff bekommen will. Wie denn? Ja, weiß ich nicht. Das mehr, dass ich Griff erklärt er dir auch nicht. Nee. Du hattest ihm schon gesagt, dass er einen Arzt mal aufsuchen soll. Ja, und nun ist das Problem, dass wir nun auch noch einen gemeinsamen Hausarzt haben. Und da sage ich, ja, soll ich mal fragen? Nein, das ist ihm peinlich und das möchte er nicht. Und da sage ich, nein, dann geh doch mal zum Urologen oder so. Das ist ja nun ganz unverfänglich und nein, also ja, irgendwann geht er da mal hin. Hältst du es für möglich, dass er dieses vorschiebt, das Problem, dass vielleicht auch irgendetwas in eurer, kommt mir jetzt als Idee, wo du das so erzählst, dass vielleicht auch mit eurer Sexualität oder eurem Verhältnis diesbezüglich irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, dass er das gerne als Grund vorschiebt, keinen Sex mehr haben zu müssen? Nee, das würde er denn gerne? Sagt er das? Ja, schon, ne? Das glaubst du ihm auch? Ja, das glaube ich schon. Also das merkt man ja auch so ein bisschen, ne? Also wir schmusen unwahrscheinlich viel zusammen und... Analysiert er denn, weißt du das? Ja, das macht er auch. Das klappt. Das klappt? Ja. Das klappt aber nicht, wenn ihr beide zusammen seid. Doch, also das ist das Problem. Wenn das mit der Hand macht, klappt es. Mhm. Also ich bin, das ist wahrscheinlich wirklich ein Problem für einen Arzt und Psychologen. Da bin ich nicht ausgebildet. Ich würde so intuitiv sagen, da ist vielleicht doch irgendwas Seelisches mit im Spiel, dass es nicht rein körperlich bedingt ist. Ermutige deinen Mann unbedingt, wenn ihm an eurer Sexualität etwas gelegen ist, dass er zu einem Urologen geht. Deinen Tipp fand ich da schon sehr richtig. Ja. Und darüber hinaus, wenn der Urologe keine körperlichen Probleme feststellt, dass er vielleicht zu einem Therapeuten geht. Ja, das Problem ist, er hat selber mal Psychologie studiert. Ja, nur gut, das ist ja egal. Ja, und sagt, das kriege ich dann schon in den Griff. Ne? Na gut, dann muss er dir das aber auch begreiflich machen, wie er das in den Griff kriegen will. Ja, ja. Weil das Recht hast du ja, vor allem, wenn ihr eine gute Beziehung hattet bisher und jetzt auch ein Vertrauensverhältnis. Also das haben wir auch, wir reden auch über alles. Muss ja was passieren, du bist ja eine junge Frau, also es geht ja nicht, dass du jetzt da... Ja, bitte. Naja, gut, aber ich meine, du hast ja deine Bedürfnisse und auch die Lust noch. Na klar. Mhm. Also ermutige ihn, irgendetwas zu machen. Das ist doch albern, sich zu schämen von einem Arzt. Ja. Völlig albern ist das. Ne? Also das ist deren Job, das zu begutachten und einem zu helfen. Und wenn ihm das peinlich ist bei dem Hausarzt, dann soll er wirklich erstmal zu dem Urologen gehen. Halte ich sowieso für eine sehr gute Idee. Ja. Also, red ihm ordentlich zu. Meinst du, ich soll den Mut nicht aufgeben? Nein, das ist auch, ich finde, da hast du auch ein Recht drauf, dass er da was an sich tut. Es geht ja um eure Ehe und um eure Sexualität, um euer Eheleben. Naja, klar. Stimmt schon, ja. Unbedingt. Na gut. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Karin. Tschüss. Wen haben wir denn hier jetzt? Conny? Ja? 15 Jahre. Ja. Hey. Hallo. Na? Ich bin ein positiver Anrufer. Das ist schön. Ja, ich habe eine Glücksträne. Conny hat eine Glücksträne. Ja. Und sie wird uns jetzt sofort erzählen, welches Glück ihr widerfahren ist in der letzten Zeit. Also. Jungs wahrscheinlich. Ich war 2 Jahre mit einem Jungen zusammen. Aha. Hat gemerkt, dass ich ihn nicht mehr liebe. Halt, seit 2 Jahren? Ja. Ja, da hast du aber sehr früh angefangen, ne? Ja. Mit 13. Und habe mich dann getraut, Schluss zu machen. Mhm. Das war... Also eine richtige Befreiung für mich. Also er tat mir in dem Sinne auch leid, aber... Finde ich verdammt lang. Also wenn man mit 13 bis 15 mit einer Person zusammen ist, finde ich super lang. Ist ja schon eine halbe Ehe. Ja. Mhm. So. Dann wurde meine Mutter früher sexuell missbraucht. Mhm. Und sie hatte da auch sehr viele Probleme mit. Und jetzt ist sie in Kur. Mhm. Und es steigert sich sozusagen. Also ihr geht es immer besser. Sie ruft an und ist... voll gut drauf und so. Mhm. Ja, dann ist das nächste, wir sind jetzt allein zu Hause. Halt, stopp. Also, das erste Glück war, dass du dich getrennt hast von deinem Freund. Ja. Dass du es geschafft hast. Dass ich mich getraut habe. Dass du dich getraut hast. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass du dich getraut hast? 3 Monate. 3 Monate. Und du fühlst dich gut. Ja. Und hast auch wieder die Augen und Ohren offen für andere Jungs. Ja. Dann geht's der Mutti besser, was natürlich auch sehr schön ist. Und jetzt zum dritten. Zum dritten ist jetzt, dass sie jetzt in Kur ist. Ja. Und dass ich gut mit meiner Schwester auskomme, was ich nicht so gedacht habe. Wie alt ist die denn? Die ist 16, jetzt ist sie 17. 17, mhm. Ja. Und, also so von wegen Hausarbeit und so. Also du hattest vorher gedacht, wenn die Mutti in Kur ist, gibt's da, nur Krieg zwischen euch beiden, oder wie? Ja, aber das ist echt gut. Mhm. Also, und also, dann ist mein letztes absolutes Glück, ist, dass ich meine Quali für mein Abi habe. Hey, wie? Die Qualifikation fürs Abi, oder was? Ja. Aha. Die hatte ich letztes Jahr noch nicht. Ja. Und jetzt habe ich die. Aha. Ja. Und das sind alles meine Glücksgefühle. Also, es kann dir gar nichts mehr passieren, ne? Nee, und ich habe gedacht, es ist ganz gut, wenn jetzt mal jemand Positives anruft. Klar. Wo wir viele Probleme hier hören, ne? Ja. Es ist ja auch schön, wenn wir halt auch mal so tolle Sachen zu Ohren bekommen. Ja, und ich finde deine Sendung ganz toll. Conny, danke. Ich muss auch sagen... Manchmal, wenn ich da jetzt säße an deiner Stelle, ich wüsste manchmal gar nicht, was ich sagen sollte. Ne? Ist ja manchmal. Du hast immer total gute Ideen und so und gibst dann voll die guten Tipps und ich wüsste gar nicht, was ich sagen sollte. Manchmal ist es ja auch schwierig. Ja, aber ich finde das total klasse. Also, ich hoffe, dass die Glückssträhne anhält. Ja. Und dass du dich bald wieder so liebst. Ja. Was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich nach dem Abitur machen? Ich glaube, ich studiere Kunst. Kunst? Ja. Ist nicht schlecht. Ja, gut, ne? Okay. Conny, viel Glück, alles Gute. Ciao. Ja, danke, tschüss. Ein Glückspilz. Jetzt ist Gabi dran und die ist 18. Ja, hi. Geht's dir auch so gut? Geht so. Geht so. Eher weniger. Gabi. Ich habe eigentlich nur ein ganz großes Problem. Mhm. Das ist, ich lebe in 2 Welten. In 2 Welten? Ja. Also es ist jetzt nicht irgend so ein esoterischer Scheiß oder so. Mhm. Es ist einfach so, ich bin 18 mhm. und ich komme aber eher mit älteren Leuten klar. Was heißt denn älteren? Das heißt, ja, weiß ich nicht. Ich habe viele Bekannte, die halt so ab Mitte 20 bis, weiß ich nicht, Mitte 30, mhm. Ende 30. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich hauptsächlich bei den Männern so. Mhm. Du stehst also auf alte Männer, so um die 30 rum. Nein. Nein. So direkt kann man das nicht sagen, weil ich vermisse halt bei den älteren Leuten dann einfach, dass das Rausgehen und das Spaß mhm. haben und das mhm. durchgedreht sein, weil ich bin eigentlich ein ziemlich durchgeknallter Mensch. Mhm. Und das vermisse ich da. Aber auf der anderen Seite kann ich mich halt mit Leuten, die in meinem Alter sind, nicht so anständig unterhalten wie mit älteren Leuten. Bezieht sich das jetzt wirklich hauptsächlich so auf Jungs und Männer oder geht's auch in Freundinnenbereiche rein? Das ist auch bei Freundinnen. Eine gute Freundin von mir ist jetzt zum Beispiel gerade 30 geworden. Und ich weiß nicht, ist einfach viel schöner, sich mit denen zu unterhalten, weil die auch viel mehr erlebt haben. Nun ist ja, ich habe es gerade so scherzhaft gesagt, aber nun ist die Altersspanne ja, finde ich, zwischen 18 und Ende 20 oder 30 ja nicht so riesengroß. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich stehe nur auf 50-Jährige oder so, nee, dann wäre es vielleicht ein bisschen problematischer gewesen. Es gibt doch noch so viele N-20er oder 30er, die auch gut auf die Rolle mitgehen. Ja, klar. Nee, also wenn du jetzt diesen Fun-Aspekt mit ansprichst, wie gerade. Ja, ich habe einen guten Bekannten, der ist Ende 20 und mit dem kann ich auch unheimlich viel Spaß haben. Mhm. Nur es gibt halt eine bestimmte Person und der ist halt Anfang 30. Mhm. Und mit dem habe ich dann auch seit circa 9 Monaten intimes Verhältnis. Ja, eine Affäre. Ja, genau. Oh, morgen heißt unser Thema verhängnisvolle Affären. Vielleicht wäre das für dich dann auch ein richtiges Thema. Aber ja, okay. Das kann schon gut angehen. Ja. Ja, und das Problem ist halt, dass ich in einem KUKA wohne und dass, wenn das rauskommen würde, wir beide ziemlich arm dran wären. Mhm. Ja, das ist wirklich dann auf dem Land noch ein Problem. Hier in der Stadt wird kein Mensch drüber nachdenken. Ne? Ja, wenn ein 18-Jähriger und ein 30-Jähriger ist völlig egal, ne? Ja, eben. Denke ich nämlich auch. Für mich ist es auch eigentlich kein Problem. Mhm. Und ich hätte auch mit dem Gelaber der Leute eigentlich nichts am Hut, weil ich bin sowieso Stadtgespräch. Ihr haltet eure Beziehung wirklich nur deshalb geheim, weil ihr 12 Jahre Altersunterschied habt? Das sind 16,5 Jahre insgesamt. Ist ja Anfang 30, also... Ja, na okay, ist egal. Also ihr haltet das geheim wegen des Altersunterschiedes? Ja. Boah, das ist ja auch krass. Ja, und es ist auch was, womit ich eigentlich ein tierisches Problem habe, weil ich könnte zu der Beziehung stehen. Mhm. Nur ich weiß, dass das für ihn beruflich ein unheimliches Problem bedeuten würde. Sag mal, Gabi, wie lange musst du denn in diesem Kaff noch leben? Ja, so zumindest, bis ich mein Abi habe. Das heißt, anderthalb Jahre noch. Anderthalb Jahre noch. Welche Pläne hast du dann? Ich würde dann eigentlich ganz gerne studieren. Mhm. Dann bleibt dir wahrscheinlich überhaupt gar nichts anderes übrig, als diese anderthalb Jahre irgendwie rumzukriegen. Und dann halt in eine Großstadt zu gehen, wo man solche Probleme Gott sei Dank kaum oder gar nicht mehr hat. Ja. Weil ich kann dir da wirklich nur Mut machen, dass du, wenn du nun mal auf etwas ältere Leute stehst und da lieber Kontakt zu hast, dann mach das. Wenn dich deine gleichaltrigen Freunde eher langweilen, mach das. Da gibt es überhaupt gar nichts gegen zu sagen. Natürlich nicht, ne? Deswegen. Es ist ja nicht so, dass die mich langweilen. Ich habe unheimlich viel Spaß mit denen. Mhm. Und im Moment habe ich dann halt noch. Ja, eine Zweitbeziehung ist ein bisschen eigenartig. Auf jeden Fall, der andere ist dann halt 21 und ist dann eher mein Alter. Und mit dem kann ich dann rausgehen und meinen Spaß haben. Mhm. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, wen ich von beiden lieber mag. Ach, das verbirgt sich hinter den zwei Welten, dass du zwei Männer hast. Ja, was heißt zwei Männer? Also es ist auch noch nicht so lange, dass das halt mit dem 21-Jährigen läuft. Und die wissen natürlich nichts voneinander. Nee. Üble Situation. Ja, eben. Nur, ich weiß auch nicht, wofür ich mich entscheiden soll, weil halt das Problem da ist, dass mir keiner das bieten kann, was ich eigentlich gern hätte. Mhm. Und dann, ich weiß, dass ich für beide unheimlich viel empfinde, aber ich kann bei keinem sagen, dass ich ihn wirklich liebe. Kann ich dir natürlich auch nicht weiterhelfen. Vielleicht ist da die wirkliche, die beste, die korrekteste und fairste Lösung, beide Beziehungen zumindest als Beziehung aufzulösen und auf den halt zu warten, der beides miteinander vereinbart. Ja. Denn das ist ja nicht der saubere Weg, den du da fährst. Ne? Und wenn das rauskommt, dann sind beide extrem enttäuscht und du verletzt beide auch wirklich zutiefst, ne, durch dein jetziges Verhalten. Ja, also ich denke mal, bei dem Älteren, das ist eine offene Beziehung, das sind geklärte Fronten, also jeder kann machen, was er will. Dann sag dem das doch schon mal als ersten Schritt, dass da noch ein jüngerer Mann läuft. Ja, angedeutet habe ich das schon, nur er blockt dann auch meist ab. Also er will es eigentlich gar nicht wissen. Mhm. Es ist halt so, dass jeder machen kann, was er will, aber es muss dann halt auch nicht drüber gesprochen werden. Also Gabi, ich finde bei diesen Mehrfachkonstellationen, das ist gut und schön, wenn man mit offenen Karten spielt, wenn man das den jeweiligen Partnern erzählt. Wenn die dann damit einverstanden sind, finde ich das in Ordnung. Wenn nicht, ist das kein richtiges Verhalten. Ja, es ist aber auch so, dass ich dem Jüngeren halt gesagt habe, dass da vorher jemand anders war, beziehungsweise noch, als wir dann zusammengekommen sind. Und seitdem ich halt mit dem Jüngeren zusammen bin, habe ich auch mit dem Älteren nicht mehr geschlafen. Mhm. Also es entwickelt sich zu dem Jüngeren hin. Ja, ich denke mal, dass sich das mit dem Älteren einfach zu einer Freundschaft entwickelt. Ja. Oder ich hoffe das mal so, dass es sich zu einer guten Freundschaft entwickelt. Bei dem Jüngeren dann halt zu einer richtigen. Das würde ich dir wünschen. Und ich wünsche dir, dass die anderthalb Jahre schnell rumgehen. Und dann musst du nach Berlin, nach München, nach Hamburg, nach Köln kommen. Und dann kannst du das alles leben, was du vielleicht leben möchtest. Alles Gute. Tschüss, Gabi. Danke. Tschüss. Alexander, 32. Hi. Ja, hallo. Alexander. Ja, was soll ich sagen? Also, ich muss gestehen, also ich habe mein ganzes Leben irgendwo, ich habe so mit 14 angefangen mal zu kiffen. Mhm. Und das ist an sich nebensächlich, ne, weil eigentlich geht es auch so mein Sexualleben heraus. Ne, da habe ich eigentlich in dieser Zeit, wo ich gekifft habe, immer sehr viel Erfolge gehabt. Und jetzt, also durch meine Lebenslage heraus, ne, musste ich also damit aufhören. Es nützt einfach nichts mehr, ich komme damit nicht mehr klar, ne, und irgendwo stumpft man da auch wahnsinnig ab, ne, habe jetzt Zwillinge bekommen, ne, und... Also bist du verheiratet? Nee, verheiratet bin ich nicht, ich lebe mit einem Lebenspartner zusammen. Also aber eine feste Beziehung hast du lebst mit der Frau zusammen, Das jetzt seit 4 Jahren, ne. Ja. Und jetzt wird's schwierig plötzlich, ne, seitdem ich nicht mehr rauche, also ich abends hätte ich gerne mal normal einen geraucht, ne, und dann sind wir ins Bett gegangen und das war auch alles ganz nett, nur jetzt... Seitdem das nicht mehr so ist, ne? Läuft tote Hose. Genau. Wie viele Jahre hast du das denn gemacht? Ja, wie gesagt, ich habe also mit 14 angefangen. Ja, und dann ist nicht so ganz konsequent durchgekifft, aber kann man jetzt sagen, so die letzten 10 Jahre habe ich also wirklich täglich schon so meine 1-2 Gramm konsumiert. Das ist viel. Das will ich nicht sagen. Also jetzt für mich würde ich sagen, ist es nicht viel. Also gut, aber ich finde so von, also objektiv gesehen finde ich das schon eine ganze Menge. Ja. Was hast du denn, du bist 32 Jahre jetzt alt, was hast du bisher so gemacht oder was machst du beruflich? Ich bin Reitlehrer vom Beruf. Reitlehrer? Ja. Wirklicher Reitlehrer? Richtig Reitlehrer. Und da kann man immer so viel kiffen, fällt man da nicht vom Pferd runter? Nee, im Gegenteil. Man kriegt da also, eine Zeit lang hatte ich da so eine richtige Verbindung zu Pferden. Also wenn ich dann drauf gesessen habe, mal vorher geraucht und so, das war klasse. Also wir waren dann eins und sind dann durch die Halle, haben wirklich noch schöne Musik an und so. Mhm. Und haben dann also wirklich richtig ausgelebt. Aber wie gesagt, also habe ich da jetzt so richtig so, ehrlich gesagt, Schwierigkeiten. Ja, also, hast du jetzt auch gekifft? Nee. Du klingst so ein bisschen seltsam. Nö, eigentlich nicht, nö. Eigentlich nicht. Und du hast damit aufgehört, durch wegen der Geburt der Kinder, oder was? Nö, nicht wegen der Geburt der Kinder, ne, aber, also da, das war schon mal so ein Ansatz, ne, aber da hört man nicht einfach so auf, ne, aber jetzt so im Nachhinein denke ich halt immer, was lebe ich meinen Kindern vor? Mhm. Und das ist natürlich ein ehrenwerter Ansatz. Und denke mir dann vielleicht, also ich meine, wie gesagt, ich finde das viel, was du da konsumiert hast all die Jahre, vielleicht hättest du es allmählich runterfahren sollen. Ich weiß nicht, ich habe da keine Ahnung von, wie man den Körper auch so ein bisschen entwöhnt davon. Du hast es jetzt radikal aufgehört, ne? Ich habe jetzt einfach aufgehört. Mhm. Und das, okay, das Hauptproblem, was du damit verbindest, ist, dass du weniger Sexlust hast. So habe ich es verstanden. Lust in dem Sinne nicht mehr, nur es funktioniert einfach nicht mehr so, ne, und auch vor allen Dingen nicht mehr so lange. Mhm. Mhm. Also ich konnte früher ganz andere Sachen darstellen, ne, die ich heute darstellen kann oder jetzt darstellen kann. Ne. Darstellen? Was meinst du mit darstellen? Also bewältigen, nicht bewältigen, also einfach vollbringen konnte. Ne? Sexueller Natur, meinst du? Genau. Ja. Hast du denn das mal versucht, dass du es vielleicht einfach nur mal halbierst und dich dann aus der Droge so ein bisschen rausschleichst? Ja, das Problem ist halt einfach, dass ich mit der Droge in dem Sinne so, ich dachte immer, ich komme damit klar, ne, nur ich habe immer gedacht, ich wollte es mal versuchen, habe gesagt, okay, dann versuchst du nur noch abends zu rauchen, tagsüber nicht mehr, damit du so deine Sachen geregelt kriegst, weil es einfach die Motivation nimmt, ne? Man denkt halt, man kann es machen, ne? Aber es nimmt einfach doch ganz schön die Motivation. Ne? Und habe dann versucht, okay, dann machst du es abends, ne? Aber das funktioniert in dem Sinne nicht, ne? Weil wenn man es dann doch zu Hause hat, ne, dann irgendwann morgens ist da mal wieder das Loch da und man hat schön gefrühstückt und denkt sich, ach komm, jetzt rauchst du wieder einen. Ne? Dir wird gar nichts anderes übrig bleiben, wahrscheinlich, als jetzt eine gewisse Durststrecke einfach auszuhalten. Und ich bin da ganz optimistisch, dass sich das dann schon auch nach einer gewissen Zeit wieder stabilisiert und dass du auch wieder Bock hast und auch wieder was darstellen kannst. Das liegt ja nicht an der Lust, die Lust ist ja da. Ja gut, aber dass du es halt auch richtig gemacht hast, ja. Dass du dich einfach jetzt arrangierst mit dem, was vorhanden ist und einfach versuchst, das Beste rauszumachen. Mehr, was anderes wirst du gar nicht gestemmt kriegen, vermute ich. Das heißt aber im Endeffekt, dass ich also jetzt meine, wie soll ich sagen, aus meiner Lebens... Lage heraus, ne, dass ich einfach sage, okay, ich kann dieses Leben, was ich geführt habe, nicht mehr führen, ja, auf meine Gefühlsleben oder auf mein sexuelles Ausleben, ne, im Endeffekt verzichten muss. Ne? Zumindest in dem Maße, wie du es vielleicht vorher gewöhnt warst, dass es jetzt einfach dem angleicht, was du zu leisten fähig bist. Alexander, wir müssen Schluss machen. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß im Bett mit allen schönen Dingen, die da passieren. Ciao. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Geheimnis, nee, verhängnisvolle, verhängnisvolle Affären. In der Technik heute Nacht Annette Bastian. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao. 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bye bye. Tschüss.